1. Dies ist die Offenbarung über Ninive, niedergeschrieben im Buch des Propheten Nahum aus Elkosh. 2. Der Herr ist ein eifersüchtiger und rachender Gott, ist voller Zorn und übt rasch und seinen Widersaken, in dem er seinen Feinden eier schuld nicht verzeiht. 3. Obwohl der Herr langsam zum Zorn ist und über groß Macht verfügt, last schuld nicht angestraft. Er manifestiert sich in Sturm und Unwetter, wo bei Wolken wie Staub und ter seinen Fassen sind. 4. Er droht dem Meer und last es ostrocknen, ebenso wie auf Fluss versiegen last. In Folge dessen verwelken Basin und Carmel, und die Pracht des Libanon verget. 5. Die Berge erzitten vor ihm, und die Hügel schmelzen dahin, die Erde erhebt sich vor seiner Gegenwart, der gesamte Erdkreis und all seine Bewohner. 6. Wer kann seinem Zorn standhalten und wer seine Glühenden wat widerstehen? 7. Der Herr ist jedoch gütig und bietet Schutz in Zeiten der Not, erkennt die Genogen, die bei ihm Zuflucht suchen. 8. Denk word sein Widersacher mit einer überwältigenden Flut vernichten, waren Finsternis sein Feinde verfolgt. 9. Was plant er gegen den Herrn? A word ein End machen, so dass sich die Bedrängnis nicht zweimal erheben word. 10. Selbst wenn sie verflochten Dornen wären und von ihrem Trank Dirch trankt, wer den sie denk wie wollig der Strohversat wer den. 11. Ausdir ist jemand hervorgegangen, der Bosis gegen den Herrn plant und unheil beabsichtigte. 12. So spricht der Herr, obwohl sie zahlreich und mächtig sind, wer den sie denk vernichtet und verschwinden. Wenn ich dich gedemütigt habe, word ich dich nicht noch einmal demütigen. 13. Nun word ich das Jock, das auf dir lastet, zerbrechen und den Fesseln zerreißen. 14. Doch gegen dich word der Herr befehlen, dein Name soll fortan nicht mehr dirch nach kommen erhalten bleiben. Ausdem Tempel deines Gottes word ich Gottesbilder entfernen und dir ein Grab bereiten, denn du bist verachtet.